eingepfercht in Betonmonster. Stahlbeton, dazwischen Glas, dahinter Menschen. 20, 40, 60 Stockwerke und mehr. Hygienische Sauberkeit, geregelte Arbeitszeit, kastrierte Freiheit. Zimmer von 10 bis 100 Quadratmeter. Je nach Geld. Hysterische Hetze, Lebensziel, Herzinfarkt. Frische Blumen aus Treibhäusern, voll ewiger Frühling. We'll be right back. und da, keine Smoggefahr. Weil der Wind grad günstig steht, thank you. We'll be right back. scheint die Sonne nicht mehr. Erschüttern die Erde!